Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung in der ACC-Galerie. Ob des Trauermarsches, der hier beim Einlaufen kam, könnte man meinen, dass wir heute zur Beerdigung von 1968 eingeladen haben. Dazu passen auch die weißen Tischdecken hier. Das ist die zweite Veranstaltung im Rahmen des diesjährigen Themenblocks der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die sich seit 2009 mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik auseinandersetzt und die mal näher an der Kunstgeschichte dran ist, aber auch mal näher an ja, sozusagen der Sozialgeschichte und Bewegungsgeschichte. Also alles, was sich zwischen Kunst und Revolution bewegt. Das ist so ein bisschen die Suche nach den historischen Momenten, wo Kunst und Revolution ein Verhältnis eingegangen sind. Wer sich das Veranstaltungsprogramm angeschaut hat, wird gesehen haben, dass auch wir uns ja, im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe das 50-jährige Jubiläum von 1968 zum Anlass genommen haben, um zu einigen Diskussionsveranstaltungen einzuladen. Jetzt ist dieses Jubiläum 50 Jahre 1968 vielleicht ja, ein Grund zu sehen, dass eigentlich viele Gründe dagegen sprechen, ja, sich dieses Jubiläum überhaupt zum Anlass zu nehmen. Alle reden über 1968, wir auch, könnte man so ein bisschen die berühmte Parole paraphrasieren. Es ist gerade das Jubiläumshopping, was das bürgerliche Bewusstsein auszeichnet, dass ich immer in Jubiläen raussuchen muss, um ja sozusagen historische Momente zu fixieren. Und wenn man sich dieses Jahr 1968 nimmt, dann sprechen eigentlich ziemlich viele Gründe dafür, ja, eigentlich einen längeren Zeitraum in den Blick zu nehmen und es nicht an diesem einen Jahr festzumachen. Und das spiegelt sich, denke ich, auch so ein bisschen in dem Veranstaltungsprogramm nieder, weil wir eben sozusagen uns diesem 68-Thema angenähert haben, von den 50er Jahren ausgehend. Und die letzte Veranstaltung, die stattfinden wird, wird dann in den 80er Jahren sein. Das heißt, das ist schon auch so ein bisschen der Versuch, den Unterschied zu machen zu diesem feuilletonistischen Jubiläumshopping. Wenn man versucht, einen Unterschied zu machen zu dem, was zu so einem Jubiläum sonst so passiert, also ist es vielleicht einfach sinnvoll, dass ich auch noch ein paar Worte dazu sage, was für eine Intention jetzt bei uns dahinter stand. Also Kunstspektakel und Revolution ist ja eine Zusammenarbeit des Bildungskollektivs, was ein linker Bildungsverein ist. Die ACC-Galerie ist mit im Boot. Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen ist als Förderin mit im Boot. Uns geht es eben nicht darum, irgendwie was abzufeiern oder was, ja, was auch passieren wird, ist einfach zu verdammen, sondern etwas in seinen Widersprüchen zu betrachten. Und gerade wenn man Geschichte und Bewegungsgeschichte aus einer linken Perspektive sich ansieht, ist es auf jeden Fall geboten, auch kritisch auf die Sachen zu blicken, kritisch auf die eigene Tradition zu blicken, gewissermaßen grausam gründlich etwas aufzuarbeiten und eben auch zu schauen, was muss man vielleicht hinter sich lassen. Aber auch die Geschichte dahingehend gegen den Strich zu bürsten, dass man halt eben nach Momenten sucht, ja, die nicht aufgehen in so einer vermeintlich glatten Traditionsbildung und sich kritische, bewahrenswerte Momente herauszusuchen. Das ist so ein bisschen der Anspruch, der hinter dieser Veranstaltungsreihe steckt. Wir haben heute Wolfgang Seidel eingeladen, der aus Berlin heute hergekommen ist. Sind noch genug Stühle da? Besorgst du noch ein, zwei Stühle? Ah, super. Genau, wir haben Wolfgang Seidel aus Berlin eingeladen. Titel des Vortrags ist Beat und Gammler, Konsum und Verweigerung, Jugend in Westdeutschland. Und an dem Titel sieht man, dass es auch so ein bisschen Anknüpfungspunkte gibt zu dem letzten Vortrag, der hier stattgefunden hat, wo es auch schon um die Gammler-Bewegung ging. Wolfgang Seidel ist 1949 geboren, das heißt, er ist aufgewachsen in der Zeit, um die es heute auch gehen wird, in den 50er, 60er Jahren. Er ist aber nicht nur Beobachter dieser Zeit gewesen, sondern war selbst aktiv in verschiedene Unterfangen in dieser Zeit involviert. Unter anderem ist er Schlagzeuger gewesen in der Gründungskonstellation der Band Tonsteine Scherben, hat die Scherben dann 1972 verlassen, um sich musikalisch in so ein bisschen experimentelleren Gefilden umzutun. Er ist auch bis heute in verschiedenen musikalischen Kontexten unterwegs. Ist aber auch Autor. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sein Buch über Krautrock. Das heißt, wir müssen hier raus, Krautrock, Freebeat, Re-Education. Und ich habe, ich denke, vor 2 Jahren war es ungefähr, kurz nach dem Erscheinen des Buches, auch ein Interview mit ihm geführt für Radio Korax. Und als ich dann an der Planung dieser Veranstaltungsreihe gewesen bin, ist mir dieses Interview wieder eingefallen. Was mir daran gefallen hat, war, dass sozusagen das Sprechen über diese Zeit und auch über diese musikalischen Zusammenhänge nicht nur in einem anekdotischen Sinne erzählt wurde, also nicht so dieses typische Geschichten erzählen von einer vergangenen Zeit, sondern dass es sozusagen einerseits sozusagen diesen historischen Kontext gab, um das eben sozusagen gesellschaftlich und historisch einzubetten, und andererseits ich das so wahrgenommen habe, dass da ein Gegenwartsbezug da ist und auf jeden Fall ein politischer Anspruch. Und das war für mich dann sozusagen Anlass dafür, Wolfgang zu fragen, ob er auch im Rahmen dieser Reihe sprechen wird. Und er ist tatsächlich heute gekommen, worüber ich mich sehr freue. Genau, wir haben es uns vom Ablauf her so überlegt, dass Wolfgang zuerst sozusagen so ein bisschen referieren wird. Es wird ein kürzerer Vortrag sein. Dann werde ich so mir einige Punkte aus diesem Vortrag nochmal rausnehmen, dass wir so ein bisschen drüber ins Gespräch kommen. Und dann wollen wir die Diskussion auch dem Publikum öffnen. Das ist so der Ablauf, den wir uns gedacht haben. Ich war ja auch von der Musik erstmal irritiert. Ich dachte Trauermarsch, und vielleicht passt es ja sogar, weil... Ja, 50 Jahre, 68 heißt, da wird ein Jubiläum gefeiert einer Generation, die so langsam abtritt. Was hätte man stattdessen spielen können? Die Hitparade von 68, die sah in Deutschland aber nicht so toll aus. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Platz 1, Heintje. Platz 2. Heintje. Platz 3 immerhin Tom Jones mit Delilah, und Platz 4 war dann Peter Alexander. Also das allein dieser Blick konterkariert schon so manche Vorstellungen, die von 68 unterwegs sind, weswegen ich irgendwie, als ich hier das Ausstellungsmotto las, Kunst der Simulation, dachte, ja, vielleicht passt das auch unter diesem Etikett hier an diesem Abend her. Weil manches ist da doch Simulation, wobei man sagen muss, die ist erstaunlich auch flexibel, weil ich sitze ja hier als Zeitzeuge. Das müsste eigentlich sofort bei den Zuhörern Misstrauen erzeugen, weil Zeitzeugen sind natürlich immer Leute, die aufgrund ihrer Involviertheit die Geschichten nicht neutral erzählen. Also meistens erzählen sie nicht, was war, sondern was sie dann 30, 40, 50 Jahre später sich wünschen, wie es gewesen wäre. Und das kann dann im Laufe einer Biografie auch noch mehrmals wechseln. Also mir fällt auf, dass jetzt manche der Leute, die unter 68er laufen, nun wieder eine neue Version ihrer Geschichte erzählen. Plötzlich entsinnen sie sich, dass sie ja irgendwie mal radikal waren. Eine Zeit lang haben sie das erfolgreich verschwiegen. Mal sehen, was es dann noch alles für Varianten geben wird. Ja, ich muss leider, gestehen, auf die Idee, irgendwas zu 68 sagen zu sollen, sagen zu müssen, wäre ich selber nie gekommen. Ich dachte, das interessiert überhaupt niemanden. Höchstens ein paar Konservative, die sich immer noch an so einer Art Popanz abarbeiten. Aber vor der Woche war ich im Buchladen. Da war ein ganzer Tisch mit 68er-Devotionalien aufgebaut. Wo ich dann schon wieder dachte, muss ich mich da jetzt einreihen und auch noch was über die Zeit erzählen? Und hatte deswegen für diesen Text erst eine sehr bitterböse Einleitung. Die habe ich dann wieder gestrichen. Da habe ich gefragt, in der selbstzensierten Einleitung, was denn die Verbindung ist zwischen dem Lutherjahr, was wir gerade hatten, und den 68ern. Und die Antwort war unerfreulich. Naja, lassen wir das. Wie gesagt, ich habe mich das selber zensiert. Ich steige hier jetzt einfach mal ein. Ja, kaum ist das Lutherjahr vorbei, wird dieses Jahr 1968 als nächste historische Wegmarke gefeiert. Dabei kommt 68 oder die 68er immer untrennbar angekettet daher an die Begriffe Studentenbewegung oder Studentenrevolte. Die, also die 68er Studenten, so der Tenor des Jubiläumsjahres, haben zwar nicht ihre sozialistischen Träume verwirklicht, aber sie hätten eine Kulturrevolution vollbracht, die gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848 vollendet, das Land demokratisiert und entnazifiziert, also das moderne Deutschland geschaffen, das mit moralischem Überlegenheitsanspruch in der Welt auftreten darf. Dazu eine Binsenweisheit. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Aus den Studenten von damals sind die Professoren, Journalisten, Autoren von heute geworden, die die Geschichtsschreibung bestimmen. Tatsächlich war die Zahl der Studenten damals gering. In den 60ern machten nicht einmal 10% eines Jahrgangs Abitur und die entstammten meist dem Bürgertum. Und davon waren nur wenige Teil des linken Spektrums, das heute als die 68er erscheint. Im Medienzeitalter hängt die Diskurshoheit ganz wesentlich davon ab, wer die einprägsamsten Bilder produziert. Im Jubiläumsjahr werden wir durch alle Medien hindurch eine Wiederholungsschleife erleben mit Bildern von untergehakt unter roten Fahnen voranstürmenden Demonstranten, dem von einem Polizisten erschossenen Benno Ohnesorg und Uschi Obermeier mit dem Joint in der Hand. Bei dieser gefilterten Geschichtsschreibung fällt sehr viel unter den Tisch, wie die Rolle junger Arbeiter und Lehrlinge oder die Rolle der Frauen. Die bundesrepublikanische Gesellschaft hatte sich zwar vom Anfang der 60er zum Anfang der 70er erheblich und sichtbar verändert, aber es waren Veränderungen, die zu einem großen Teil auch ohne Mitwirkung der sogenannten Studentenbewegung eingetreten wären, als Folge der Weiterentwicklung der Produktivkräfte und der notwendigen Änderungen in der Arbeitswelt. Studenten machten damals ein relativ schmales Segment der Gesellschaft aus. Politische Wirkungskraft konnten sie nur entfalten, zusammen mit anderen. In Frankreich wurde die Lage für die Regierung de Gaulle in dem Moment brenzlig, als die Arbeiter bei Renault in den Streik traten. Tja, was wurde aus der martialischen Revolutionsrhetorik der studentischen Linken? Ein Teil dieser Linken machte sich auf den langen Marsch durch die Institution. Ein Ergebnis ist die erste liberale Demokratie in Deutschland mit einem deutlichen Zugewinn an individueller Freiheit. Aber auch die Hartz-Gesetzgebung ist ein Produkt eben dieser Generation und zugleich, das könnte man als provokante These aufstellen, die Rache der ehemaligen Studentenrevoluzzer an einer Arbeiterklasse, die sich nicht von ihnen zur Revolution führen lassen wollte. In einem Kursbuch, das war damals eine der wichtigsten Publikationen, so Sammelbände, die alle 3-4 Monate erschienen, herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger, in einem im Kursbuch 1968 veröffentlichten Gespräch über die Zukunft zwischen Hans Magnus Enzensberger, sozusagen als Moderator, Rudi Dutschke, Bernd Rabehl und Christian Semmler träumen sich diese Studentenführer ihrer Räterepublik West-Berlin. Völlig gaga, weil West-Berlin lebte nur von Transferleistungen aus Westdeutschland. Mit ein bisschen Realitätssinn hätten die wissen können, dass ihr Gespräch eigentlich ja, Kunst der Simulation ist. Ja, also die Räterepublik West-Berlin, die hat ein Problem. Zitat, wir haben in Berlin den irrsinnigen Zustand einer rasch anwachsenden Veralterung. Wie kann man das Alter produktiv machen? Tja, was tun mit alten Proleten? Denn, weiter zitiert, wenn man die Leute auf den Bänken sitzen sieht, dann bekommt man ein Grausen, wenn man bedenkt, sie warten nur darauf, bis sie irgendwann einmal sterben. Sie sitzen schon als Leichen dort auf der Bank. Was also tun mit diesen proletarischen Zombies? Unsere Revoluzzer haben die Antwort. Die Alten müssen wieder hinein in die Zirkulationssphäre, aber auch in die Produktionssphäre, und zwar in ihre ehemaligen Werkstätten. Wie viele alte Leute sehen wir, die morgens noch den alten Gang gehen, den sie 50 Jahre lang gemacht haben, dann aber vor dem Tor stehen bleiben und wieder zurückgehen. Diese Fabrik ist Teil ihres Lebens und dann dürfen sie plötzlich nicht mehr hinein. Denen kann geholfen werden, diesen lebenden Leichnam. Weiter zitiert, die Alten müssen mit dem Lebensprozess der Fabrik Tag für Tag verbunden sein. Die Alten gewinnen auch plötzlich im Rätesystem eine ganz subversive Bedeutung, weil sie nämlich nicht mehr ihre Arbeitskraft verkaufen, nee, verschenken jetzt, aber trotzdem im Betrieb drin sind. Ihre Arbeitszeit steht nicht mehr unter dem Druck. Sie erzeugt zwar objektiv Mehrwert, aber der Arbeitsprozess schlägt sich nicht mehr subjektiv in derselben Weise nieder wie beim Lohnarbeiter. Klartext, sie erzeugen objektiv Mehrwert, nur kriegen dafür nichts mehr. Die Alten sind gewissermaßen eine ständige Fabrikbesetzung und es wäre tatsächlich zu erwägen, ob nicht Leute in der Fabrik wohnen sollen. Soweit unsere Revoluzzer. Das klingt wie eine Vorwegnahme der aktuellen Debatten über den demografischen Wandel und die angeblich alternativlose Rente mit 70. An einer Stelle halten die revolutionären Träumer sich, ohne es zu merken, den Spiegel vor. Enzensberger, ich glaube, um eine genaue Betrachtung der sogenannten neuen Mittelklassen kommt man nicht herum. Ich meine damit das Angestelltenmilieu, das sehr differenziert ist, das anfängt bei kleinen Beamten, Angestellten und hinaufreicht bis zu den hochbezahlten Wissenschaftlern. Bernd Rabeels Antwort, revolutionär werden diese Leute nie, viel eher werden sie Zyniker. Bernd Rabeel wurde noch mehr als ein Zyniker, weil das mit den hochbezahlten Wissenschaftlern, das war er selber. Wie Horst Mahler und so manch anderer 68er bog er irgendwann scharf rechts ab. Die anderen Beteiligten wurden zur Gründergeneration der Grünen. Ja, Christian Semmler gehörte dann zu den Gründern der TAZ, die ja dann das rot-grüne Projekt und damit auch die Agenda 2010 wohlwollend begleitet hat. Da konnte er seine Ideen über alte Arbeiter, die er schon 68 hatte, dann weiterspinnen. Tja, waren diese Herren denn die 68er? Es gibt doch noch die andere Erzählung von Joint, Love In und Jimi Hendrix. Dabei wird allerdings auch ordentlich übertrieben. Kaum eine Doku über diese Jahre kommt ohne die immer gleichen Bilder vom Tänzer beim Open-Air-Konzert aus psychedelischen Lightshows oder die immer wiederkehrende Szene von Frauen, denen man Blümchen auf die nackte Brust malt. Dieses mediale Bild wird längst für bare Münze genommen. Aber es gab das hedonistische 68. Tune In, Drop Out und Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Aber das begann schon vorher. Deshalb ist der im Englischen statt 68er übliche Terminus The Long 60s, die langen 60er, wesentlich besser geeignet. Statt eines singulären Ereignisses beschreibt er eine gesellschaftliche Entwicklung und umfasst die Zeitspanne von Mitte der 50er bis Mitte der 70er. Mitte der 50er endete die Rationierung von Lebensmitteln in Großbritannien. Der Nachkriegsboom begann mit einer Arbeitslosenquote von unter 1% und Richard Hamilton etablierte mit der Ausstellung This is Tomorrow den Begriff Pop Art. Ein paar junge Leute trafen sich in Liverpool, um eine Band zu gründen und in der Carnaby Street eröffnete die erste Boutique. Was folgte, waren die, so ein anderer Begriff, Swinging 60s. 1974 sah dann die erste heftige Nachkriegsrezession, steigende Arbeitslosigkeit, Streik. Die Schlussfanfare spielten 1976 die Sex Pistols mit Anarchy in the UK. Und dann kam Margaret Thatcher. Für die Bundesrepublik kann man eine ähnliche Chronologie aufmachen. Von den Protesten gegen die Wiederbewaffnung oder einer Gesetzgebung, die Frauen das Ergreifen eines Berufes ohne Erlaubnis des Ehemanns ermöglichte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, erst in den 60ern, das vergisst man heute gerne. Es folgten Rock'n'Roll-Krawalle und die Ostermarschbewegung. Die übernahm von der britischen Bewegung für Nuclear Disarmament das Peace-Zeichen. Es stellt die Buchstaben N und D im nautischen Flaggenalphabet dar. In Deutschland wurde es allerdings als Runensymbol gedeutet. 1960 kam die Antibabypille, 1962 fand mit dem Festival für neueste Musik in Wiesbaden die erste große Fluxusveranstaltung statt Und in München entbrannten die Schwabinger Krawalle wegen ein paar auf der Straße Gitarre spielenden Jugendlichen. Arbeiter und Angestellte erfreuten sich immer kürzerer Arbeitszeiten, eines freien Wochenendes und zum ersten Mal Urlaub im Ausland, nicht nur für die gehobenen Stände. Die Fünf-Tage-Woche erkämpften die Gewerkschaften. Das freie Wochenende bedeutete ja nicht nur mehr Freizeit. Es war ein Vorgeschmack auf ein Leben, das nicht nur Malochen bedeutete und hat damit wahrscheinlich mehr Nachdenken über entfremdete Arbeit bewirkt als die gesamte Textproduktion des Sozialistischen Deutschen Studentenverbandes SDS. Und manchen Jüngeren waren 5 Tage Arbeit immer noch zu viel. Die Gammler, Jugendliche, meist proletarische Aussteiger, erhitzten Mitte der 60er die Gemüter wegen ihrer langen Haare, dem Peace-Zeichen auf ihren Parkas, ihrer Liebe zum Blues und vor allem ihrer Verweigerung der protestantischen Arbeitsethik. Eine fortsetzbare Reihe von Ereignissen, die alle erheblichen Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung hatten und die zum großen Teil vor 68 lagen und wenig mit den Akteuren zu tun hatten, an die man beim Begriff 68er und Studentenbewegung zumeist denkt. Von den 68ern zu reden, würde auch heißen, dass damals eine klassenlose Gesellschaft Einzug gehalten hätte. Einfach so. Der Traum von der Woodstock-Generation, alle gleich bekifft im bunten Fummel, tanzend zur gleichen Musik. Das ist doch eigentlich nichts Schlechtes, aber da ist man schon bei den Widersprüchen. Das war überhaupt nicht das, was die sogenannten Studentenführer wie Dutschke wollten. Ausgerechnet das, was für die angenehmen Erinnerungen taugen würde, war für ihn und seine Genossen Konsumterror. Und oberflächlich betrachtet schien das ja nicht so falsch mit der klassenlosen Gesellschaft. Es machte das Wort von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft die Runde. Der Lebensstandard von Arbeitern und Angestellten stieg spürbar. Die Entwicklung neuer Technologien schuf Aufstiegschancen. Die lange Nachkriegskonjunktur machte Arbeitskräfte zur Mangelware, die sich entsprechend teuer verkaufen konnte. Dazu gehörte allerdings auch, dass man die unteren Ränge mit Gastarbeitern füllte, die die Drecksarbeit übernahmen. Die Politik folgte einer Art Klassenkompromiss nach keynesianischem Muster. Die Entwicklung der Produktivkräfte brauchte nicht nur qualifiziertes Personal für die Produktion, sie brauchte auch Konsumenten. Zur ökonomischen kam die politische Motivation, die Produzenten am entstandenen Reichtum teilhaben zu lassen. An der Nahtstelle der Blöcke galt es im Kalten Krieg zu beweisen, welches System das bessere ist. Ja klar, also West-Berlin wurde ja damals immer apostrophiert als Schaufenster des Westens. Und da sorgte man natürlich, dass es in dem Schaufenster auch attraktiv aussah. Der Terminus nivellierte Mittelschicht funktionierte in den 60ern mit allgemeiner Zustimmung der Beteiligten. Wer mochte schon als Rich Kid identifiziert werden, dass seine gewagten Sprünge im bekifften Hippie-Himmel oder Parolen wie das zweideutige Sieg im Volkskrieg gröhlen mit dem sicheren Netz des elterlichen Erbes unter sich vollführt? Umgekehrt wollten die Angehörigen der Arbeiterklasse den Konnotationen von Schmutz, Schweiß, Grobheit und kultureller Enge entfliehen. Sie taten das mit einigem Eifer, weswegen auch hier der englische Begriff treffender ist, aspiring working class. Das lässt sich am besten mit ehrgeizig übersetzen. Und ehrgeizig war man. Man bildete sich weiter, besuchte die Abendschule, holte das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. Und was man nicht selber schaffte, sollten die Kinder erreichen. Die sollten es besser haben und der Weg dahin hieß Bildung. Das galt auch für einen großen Teil der seit Anfang der 60er zugewanderten Migranten. Niemand diskutierte oder finanzierte Integration. Das besorgten die Betroffenen selber. Auch hier in der Überzeugung, dass es die Kinder durch Bildung besser haben sollen. Für das lange Jahrzehnt von Elvis Presley, den Beatles bis zur Punk gaben Künstler aus der Aspiring Working Class den kulturellen Takt vor. Bis mit den sich verschlechternden ökonomischen Bedingungen die alte Oberschicht zum Gegenschlag ausholte. John Lennon hatte das schon Anfang der 70er geahnt, als er in seinem Song Working Class Hero die Zeilen sang: Wenn du ungebildet bist, verachten sie dich. Bist du klug, hassen sie dich. Denn dann bist du Konkurrenz. nicht gerade für die Oberschicht, die ist solchen Niederungen entzogen, aber für die Mittelschicht, die im Bioladen einkauft und den Nachwuchs auf die Waldorfschule schickt. Nicht nur, weil es gesünder ist oder das Lernen dort mehr Spaß macht, vor allem auch, um eine Grenze zu ziehen zu denen da unten und deren Plagen. Die mediale Erfindung der Unterschicht, der Verwandlung der Arbeiterklasse in eine Karikatur aus falscher Ernährung und schlechtem Geschmack ist dabei das Mittel zur moralischen Rechtfertigung für die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft. Ja, damit sind wir ja eigentlich schon in der Gegenwart, aber gibt ja auch durchaus Gutes zu berichten. Zu den Gewinnern der gesellschaftlichen Veränderung über das lange Jahrzehnt der 60er gehörten die Frauen. Damals befand sich die avancierteste Technik, über die man individuell verfügen konnte, jenseits von Militär oder Fabrik in den Händen von Frauen. Wenn damals irgendwo im deutschen Haushalt die Moderne einzog, dann war es zuerst die Küche. Während im Wohn- und Schlafzimmer die Herrschaft des Biedermeiers ungebrochen weiterging, strahlten in der Küche Chrom und Glas. Bauknecht wusste, so der Werbeslogan, was Frauen wünschen. Technischen Fortschritt und modernes Design. Und das wichtigste Produkt dieser oft wie aus den Laboren der NASA aussehenden Geräte war Freizeit. Zeit, über die Frau frei verfügen konnte. Die gesellschaftliche Praxis in Westdeutschland hing diesen Möglichkeiten allerdings weit hinterher. Ende der 60er heirateten die meisten Frauen mit 20 bis 23 Jahren, um danach Hausfrauen zu werden, Kinder zu betreuen und ihren Ehemännern nach des Tages Arbeit ein gemütliches Heim zu bieten. Ausbildung und Beruf wurden mehrheitlich als Durchgangsstationen gesehen. Nur Professoren sagten ihr paar Studentinnen ganz offen, Diplom, wozu denn, sie heiraten doch. Ausbildung und Beruf wurden mehrheitlich als Durchgangsstationen gesehen, in denen Frau sich die Aussteuer verdiente und etwas zur Einrichtung des neu gegründeten Haushalts beisteuerte. Mit dem ersten Kind war dann Schluss. Das galt auch für Studentinnen, die ohnehin in der Minderheit oft ihr Studium abbrachen, wenn das erste Kind kam. Ihre Partner kamen nie auf diese Idee, auch nicht die linken Revoluzzer. Während die ihre immer abgehobeneren Theoriedebatten führten, machten die Frauen den Abwasch oder bestenfalls Sekretärinnendienste. Bis es 68 bei einem SDS-Kongress zum Aufstand kam mit den Tomatenwürfen der SDS-Frauen auf das ausschließlich männlich besetzte Podium. Für die Männer waren die Forderungen der Feministinnen nur sogenannte Nebenwidersprüche, die sich nach der Weltrevolution, die man immer gleich fürs nächste Jahr erhoffte, von selber lösen würden. Die Frauen sahen das praktischer und gründeten die Kinderladenbewegung, um sich von der vereinzelnden Rolle als Hausmütterchen zu befreien. Es wurde eine Debatte begonnen, die weit über die linken Studenten hinaus Wirkung hatte. Immer mehr Frauen nahmen ihr Leben in die eigenen Hände, die Scheidungsrate stieg und über 70% der Scheidungen in den 70ern fanden auf Initiative der Frauen statt. Ja, aber die 68er sind dann irgendwann bescheiden geworden. Aus der Weltrevolution wurde nichts. Dann wollte man wenigstens eine Kulturrevolution geschafft haben. Dabei wird aber der Anteil, den die aus den Debatten der langen 60er hervorgegangenen feministischen Bewegung weitgehend ignoriert. Bei den Namen, die als Macher der Geschichte aufgezählt werden, ist keine Frau dabei. Die einzige, die dieser Tage durchs Feuilleton unterwegs ist, ist Gretchen Dutschke. Und die ist da wohl gelitten, weil sie erzählt, wie sehr sie Deutschland liebt und wie sehr sich ihr Mann um die Nation gesorgt hat. Ja, damit kommt man heute an. Ja, bei den Namen, die als Macher der Geschichte ansonsten aufgezählt werden, ist keine Frau dabei. Wenn es ein weibliches Bild gibt, dann ist es Uschi Obermeier als 68er Pin-up. Dabei hatte der männliche Teil der 68er sich alsbald in hermetische K-Gruppen zurückgezogen, wo sie die Solidarität mit immer kleineren nationalen Befreiungsbewegungen hochleben ließen oder ganz in Verschwörungstheorien abglitten, wo sie hinter jedem umgefallenen Sack Reis wahlweise die CIA oder den Mossad vermuteten. Unter dem Widerspruch zwischen autoritärer, patriarchalischer Ideologie und den Versprechungen und Möglichkeiten der Moderne litten vor allen Dingen Jugendliche. Sie waren in der Situation von Kindern, die sich an der Schaufensterscheibe die Nasen plattdrückten und all die bunten Verheißungen anstarrten. Von Jugendlichen wurde vor allem eins verlangt, den Mund zu halten und sich reibungslos an die Disziplin von Schule, Fabrik und seit 1955 wieder dem Militär anzupassen. Wer etwas Fernseharchäologie betreibt und sich die pseudodokumentarischen, mit viel Lokalkolorit gedrehten Krimiserien wie Stahlnetz aus den frühen 60ern anschaut, wird darin eines nicht finden. Jugendliche. Es gibt Kinder und es gibt unfertige, meist unbeholfene junge Erwachsene. Jugend als eine immer länger werdende selbstständige Lebensphase mit eigenem kulturellem Ausdruck war noch nicht erfunden. Wenn Jugendliche auftauchen, dann als delinquente Halbstarke, also schon fast wie ein eigener Straftatbestand. Und diese Halbstarken sind gekennzeichnet durch unsoldatische Körperhaltung, Konsumlust und vor allem durch patzige Antworten, mit denen sie die Autoritäten herausforderten. Ein weiteres wiederkehrendes Merkmal ist die Verwendung von Anglizismen in Musik, Kleidung und Sprache, fast so, als wären sie die zweite Welle der GIs, die das Besatzungsregime in Schulen und Familien trugen. Für das Bürgertum war die kulturelle Amerikanisierung ein Graus. Ihnen ging mit dem Verlust der kulturellen Hegemonie auch ein Teil der Legitimation ihres Herrschaftsanspruchs verloren. Besiegt ausgerechnet von den Amis, die statt Kultur angeblich nur Urwaldmusik und Kaugummi haben. In den 50ern gab es tatsächlich Überlegungen, sich mit Kulturpaketen bei den Amerikanern für die Care-Pakete zu bedanken, mit denen die USA die Deutschen nach dem Krieg gepäppelt hatten. Also auch die Linke, das ist kein kein DDR-Problem, Walter Ulbricht und dieser berühmte Satz, wir brauchen kein ausländisches Je-Je-Je, war noch bis weit in die 60er Jahre hinein auch Konsens bei der westdeutschen Linken. Teilweise dann mit einem etwas falsch verstandenen Adorno begründet, alles böse, böse Kulturindustrie, wobei die Vorstellung von Kulturindustrie etwas seltsam war. Also man dachte, als Gegenpart wäre dann die solide deutsche Handarbeit. Naja, jedenfalls so bekam Rock'n'Roll anfangs ein hauptsächlich proletarisches Vergnügen, eine politische Dimension. Bei den ersten Rock'n'Roll-Krawallen, die übrigens Springer-Presse und DDR-Presse fast gleichlaut berichteten und natürlich total verurteilt. Bei den ersten Rock'n'Roll-Krawallen 1958 anlässlich der Tournee von Bill Haley war unter den verhafteten Jugendlichen, die sich nach einer nur 15-minütigen Show der Band abreagieren mussten, nur ein Gymnasiast. Alle anderen waren Arbeiter oder Lehrlinge. Als Jerry Lee Lewis 62 im Star Club seine Great Balls of Fire in das Klavier hämmerte, schrieb das Hamburger Abendblatt naserümpfend, Zitat, die jungen Leute, zum Teil sehr jung, sind Maschinenarbeiter, Anlernlinge, Industrielehrlinge, Hafenarbeiter, einfach anspruchslos stark. Es dauerte eine ganze Weile, bis der bürgerliche Nachwuchs auf den Geschmack kam, der verbotenen Früchte kam und sich an Orte wie den Star Club wagte. Als Jugendlicher war man einer permanenten Kontrolle unterworfen und eigentlich nur unverdächtig, wenn man unsichtbar blieb. Solange du die Beine unter meinen Tisch steckst, war einer der Sprüche, mit denen der Nachwuchs diszipliniert wurde. Der war besonders wirkungsvoll bei Schülern und Studenten, die über kein eigenes Einkommen verfügten. Ja, damals konnte man auch noch enterbt werden, was natürlich beim bürgerlichen Publikum, was zu vererben hatte, auch sehr disziplinierend wirkte. Wer eine Beruf und BAföG, Stipendium und Elternunabhängiges gab es auch erst in den 70ern. Insofern war das Aufmuckpotenzial bei bürgerlichen, jugendlichen Studenten etwas beschränkt. Wer eine berufliche Ausbildung machte, hatte es auch nicht viel besser, denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die meisten Lehrlinge waren in kleinen Betrieben beschäftigt, wo sie vor allem eines waren: billige Arbeitskräfte. Der Ausbildungsstandard war dürftig, wenn man nicht das Glück hatte, eine Lehrstelle in einem Großbetrieb mit eigener Lehrwerkstatt gefunden zu haben. Es gab nur ein minimales Lehrgeld, das oft bei den Eltern bis auf ein kärgliches Taschengeld abgeliefert werden musste. Und wer nicht spurte, bekam zu hören: dann kommst du ins Heim. Und das war keine leere Drohung. Die härteste Maßnahme zur Disziplinierung war die Einweisung in ein Erziehungsheim. Dort wurden bis Anfang der 70er Kinder und Jugendliche mit körperlicher Gewalt diszipliniert, eingesperrt und zu unbezahlter Zwangsarbeit herangezogen. Ja, betroffen waren auch überproportional Mädchen, junge Frauen, deren Lebenswandel als unmoralisch galt. Zu der Ausbeutung als billigste Arbeitskräfte kamen noch die zahlreichen Fälle sadistischer Gewalt und sexuellen Missbrauchs. Tja, ein Weg für Schüler und Lehrlinge, bei engen Wohnverhältnissen, der sozialen Kontrolle und Disziplinierung zu entkommen, war der Kampf um selbstverwaltete Jugendzentren, der ungefähr, da sind wir schon nach 68, das erste besetzte Haus in West-Berlin gab es 1970, und das war keine studentische Aktion, es waren tatsächlich junge Arbeiter und Lehrlinge, die eine leerstehende Fabrik besetzten, um einen Platz zu haben, wo sie ohne Kontrolle und ohne Disziplinierung sich treffen können. Ja, an eine eigene Wohnung war nicht zu denken, nicht nur aus finanziellen Gründen. Man hätte auch keinen Vermieter gefunden. Besonders drückend war die Situation von Jugendlichen in kleinen Städten, wo man sich nur misstrauisch von Polizei und Bürgern beäugt im Sommer in Parks und auf öffentlichen Plätzen treffen konnte. Selbst wenn es ein Angebot an kommerziellen Veranstaltungsorten gegeben hätte, mit einem schmalen Taschengeld wäre das nicht zu finanzieren gewesen. Anfang der 70er war diese Situation unerträglich geworden und die Jugendlichen begannen sich zu organisieren und leerstehende Fabriken oder städtische Räume zu besetzen, um darin selbstverwaltete Jugendzentren einzurichten. Anfang der 70er gab es über 150 dieser Hausbesetzung. Aber trotz der großen Zahl beteiligter Jugendlicher und obwohl einige dieser Zentren heute noch existieren, ist diese Bewegung in der von den studentischen 68ern dominierten Geschichtsschreibung weitgehend untergegangen. Vielleicht, weil diese Jugendlichen, statt sich auf die Weltrevolution vorzubereiten, lieber abhängen und Musik hören wollten. Aber im Kampf gegen autoritäre Strukturen und eine repressive Sexualmoral fanden sich Schüler, Lehrlinge und Studenten in derselben Position. Das galt auch für die, die man die Generation Twen nennen könnte. Nach der ersten modernen Lifestyle-Zeitschrift der Bundesrepublik, die ab 1960 erschien. Die Zielgruppe waren junge, hedonistische und konsumorientierte Erwachsene, die an Musik, Kunst und Mode interessiert waren. Die sprach man mit einem modernen Layout und aufwendigen Fotostrecken an. Politisch würde man die Position dieser Zeitschrift als linksliberal verorten. Diesen Gruppen war gemeinsam, dass sie unter dem, das, was ich gerade die Generation Twen nannte, aber auch Schüler, Lehrlinge und Studenten, denen war gemeinsam, dass sie unter dem Mief und den repressiven Moralvorstellungen litten. Das war ja nicht nur ein atmosphärisches oder kulturelles Problem. Diese Moralvorstellungen waren in Gesetze gegossen. Paragraph 218, Abtreibung, Paragraph 175, Homosexualität, Paragraph 180, Kuppelei. Dieser Paragraph liegt so lange zurück, dass man ihn wahrscheinlich erklären muss. Es war damals tatsächlich strafbar. Eltern machten sich strafbar, wenn ihre erwachsenen Kinder, die noch im Haushalt lebten, über Nacht Besuch empfingen. Ein Vermieter, der einen Untermieter hatte, war für die moralische, Sauberkeit seines Untermieters verantwortlich und wenn nicht, dann mit strafrechtlichen Konsequenzen. Ja, auch auf der materiellen Seite wollte man seinen Anteil am Kuchen. Nachdem die Nachkriegsnot überwunden war, erschien das Gürtel enger schnallen angesichts der rasant gewachsenen Produktivkräfte nur noch anachronistisch. Wenn es gegen diese Verhältnisse ging, zogen alle die verschiedenen 68er ein paar Jahre am selben Strang. Wenn Lehrlinge forderten, nicht mehr geschlagen zu werden, dafür aber ordentlich ausgebildet und bezahlt, war das aber für die radikalen Studenten letzten Endes nur Reformismus. Für die Lehrlinge war Amerika ein Sehnsuchtsort mit Rock'n'Roll, Blue Jeans, Surfbrett und Führerschein mit 16. Die linksradikalen Studenten dagegen machten die Gleichung auf USA, SA, SS. Das hatte wenig mit der Realität zu tun, aber viel mit dem Bedürfnis nach Entschuldung und Wiedergutwerdung eines Bürgertums, das in großen Teilen die Funktionselite des Dritten Reiches gestellt hatte. Und spätestens mit der RAF enden für die Bundesrepublik die langen 60er. Es dauerte dann noch ein paar Jahre, dann konnten die K-Gruppenmitglieder ihre Liebe zu nationalen Befreiungsbewegungen in die Liebe zur deutschen Nation transferieren. Am Ende der 60er, die Arbeiterklasse auf Distanz blieb zu diesen Revoluzern, zeigte sich als richtige Einschätzung. Die Arbeiterklasse weiß, was es bedeutet, wenn der Chef sagt, wir müssen uns anstrengen. Auch wenn die 68er, die Schröders, Fischers und Stettins vom Chefsein noch ein paar Jahre träumen mussten. Ja, kleiner Parforce durch die 60er. Es war nicht alles schlecht. Genau, wir hatten es uns ja so gedacht, dass sozusagen das der Aufschlag ist dafür, dass wir einfach ins Gespräch miteinander kommen, wo ihr euch auch einschalten könnt, wenn ihr Lust habt. Ich würde einfach mal so ein, also versuchen, so ein paar Aspekte rauszugreifen von dem, was du gesagt hast. Und würde zuerst mal Bezug nehmen auf das Problem der Jugend, was du ja so ein bisschen geschildert hast, wo ich gerne nochmal nachfragen würde. Das könnte man vielleicht so aufmachen, du hast von den 68ern gesprochen, die ja sozusagen erstmal ihre Radikalität vergessen mussten und sich dann vielleicht später erst wieder dran erinnert haben. Und ich glaube, dass es eine bestimmte Erzählung gibt, die sehr gut dazu geeignet ist, ja mit dieser ehemaligen Radikalität umzugehen. Und das ist davon zu reden, das waren die wilden Jugendjahre, wo man sozusagen sehr gut halt irgendwie das relativieren kann, was man damals vielleicht gedacht hat, was radikal gewesen ist. Und das ist eigentlich ein Grund auch, finde ich, erstmal, der dagegen spricht, von 1968 oder von dem, was in den 60er Jahren passiert ist, als einer Jugendrevolte zu sprechen. Trotzdem ist das ja zentral gewesen in dem, was du erzählt hast. Das ist auch in dem Titel von deinem Vortrag, dass du eben sozusagen von der Jugend in Westdeutschland sprichst. Und das würde mich nochmal interessieren, warum ausgerechnet die Jugend in dieser Zeit so, zu so einem starken, ja, Konflikt wird eigentlich. Weil, oder um das auch nochmal anders als Frage zu formulieren, ich denke, das hast du auch gemeint, wenn du gesprochen hast von der Erfindung der Jugend. Bis vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Jugend, glaube ich, ein bürgerliches Privileg, also als so eine bestimmte Zwischenphase in dem Leben, die man sich auch leisten können muss. Deswegen als Frage, was bedeutet das, dass sozusagen Jugend erfunden wird in dieser Zeit, wie du das genannt hast? Naja, also erfunden, da muss man immer fragen, von wem. Das waren, glaube ich, die Jugendlichen selber. Also einmal die Ausbildungszeiten verlängerten sich, Schulzeiten. Also mit dieser ersten echten Nachkriegsgeneration, also den Leuten, die nach 45 geboren wurden und höchstens noch so die Nachwirkungen des Krieges miterlebt haben. Das macht in Biografien, glaube ich, einen ziemlichen Unterschied, ob Leute in ihrer Kindheit noch geprägt wurden von den Kriegserfahrungen. Also sehr viele der, wenn man sich zum Beispiel der Kunst umguckt, die radikalsten Erneuerer waren meistens Leute, die Kindheit bis Teile ihrer Jugend in der Kriegszeit verbracht hatten und den totalen Zusammenbruch der alten Ordnung und der alten Autoritäten erlebt haben, Also ich denke, dass diese radikalen Kunstbewegungen, wenn man es in der Musik zum Beispiel nimmt, ganz wesentlich davon beeinflusst sind. Also wenn man sich anschaut, die Biografie von jemandem wie Karl-Heinz Stockhausen, der wurde noch eingezogen mit 15 oder 16 im letzten Kriegsjahr und musste im Lazarett die Verletzten betreuen, die die Ärzte abgeschrieben hatten. Also das sind ganz andere Prägungen. Und im Unterschied dazu halt dann die erste Nachkriegsgeneration. Und da kann man auch nicht so verallgemeinernd reden. Also das bürgerliche Lager hatte sich relativ wenig geändert, außer ihrer Legitimationskrise. Ja, bei Arab wurde sie durch Verschweigen versucht zu übergehen. Für andere sah es anders aus, da war es die erste Generation, die überhaupt so etwas wie eine längere Schulbildung hatte, eine bessere Ausbildung und wo zum ersten Mal also eine Lebensperspektive aufschien, die mehr beinhaltete als 40 oder 50 Jahre Malochen und dann noch ein paar Jahre Rente und dann klappt der Deckel zu. Komplizierte Geschichte, weil mediale Darstellung, also was man im Kino sah, was man im Film, was man in Büchern las, Einfluss der USA, die damals so für die Jugendlichen Sehnsuchtsort war, weil zumindest aus der Ferne betrachtet das Leben für Jugendliche da also sehr viel attraktiver erschien. Das führte zu einer rasanten Entwicklung, also Legitimationskrise der alten Ordnung, bessere Bildung, bessere Lebensperspektive, die dann auch dazu führte, dass man sagte, ich will das schöne Leben nicht in 50 Jahren, wenn ich schaffe, Häusle baue, mir ein paar Mark aufs Konto, aufs Sparkonto geschafft habe, sondern ich will das schöne Leben jetzt. Das rieb sich an der alten Ordnung in vielerlei Hinsicht, also rechtlich, moralisch, diese protestantische Arbeitsmoral, wo man nicht arbeitet, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten. Und diese Jugend, interessanterweise, also das ist ein immer wiederkehrender Vorwurf an diese Jugend, sie wäre von Konsumlust irre geworden, aber sie war erstaunlich aktiv. Also ein Beispiel, weniger in Deutschland, aber vor allem, da waren auch die Hindernisse größer, wenn man nach England guckt, ist das, was wir heute unter Popkultur verstehen, ist damals entstanden, also seit Ende der 50er und die ganze erste Garnitur, ich meine jetzt erste Garnitur nicht im, nee, das kann man doppelt verstehen, also im wertenden Sinne, oder aber eben auch einfach als die ersten englischer Popmusik, die ja irgendwie fast zwei Jahrzehnte für ja, sozusagen den Takt vorgab für popkulturelle Entwicklung. Es waren fast alles Leute aus der Arbeiterklasse, also mit einem Working-Class-Hintergrund. Ich habe eine Zahl gelesen, beim Mark Fischer, kann man als Lektüre empfehlen, gibt es seit einiger Zeit auch auf Deutsch, kapitalistischer Realismus. Fängt mit dem schönen Satz an, der aber nicht von ihm ist, sondern zitiert, dass es heutzutage leichter fällt, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Der schreibt, dass Anfang der 70er 80% der Musiker, die in der englischen Hitparade vertreten waren, in den Top 10, einen Working-Class-Background hatten. Und heute sind es zu 80% Leute, die ihren Lebensweg in teuren Eliteschulen begonnen haben. Ja, also Jugend war nicht einfach nur was Konsumistisches, sondern Leute, die wirklich von einer Hoffnung beseelt waren, dass ein besseres Leben auf sie wartet. Jetzt hast du in deinem Vortrag gesagt, dass es viel zu sehr eigentlich eine Fixierung auf dieses eine Jahr 1968 gibt und hast demgegenüber vorgeschlagen, eher von den Long 60s zu sprechen als einem längeren Zeitraum, in dem es eine Entwicklung gibt. Und ich würde erstmal sagen, dass das allgemein auf jeden Fall stimmt, also dass sowieso eine Fixierung auf so ein Jahr halt irgendwie verkehrt ist, weil man bei jeder historischen Betrachtung merkt, dass, also es bringt überhaupt nichts, ein Ereignis so fixieren zu wollen. Es gibt immer eine langfristigere Entwicklung, in deren Kontext man Ereignisse verstehen muss. Jetzt glaube ich, finde ich, wird es interessant, wenn man es zum Beispiel mit den Ereignissen in Frankreich vergleicht, weil ich glaube, dass das Jahr 1968 tatsächlich ein Bruch gewesen ist, dahingehend, dass es da ja zum Zusammengehen von Studentenbewegung und Arbeiterbewegung gekommen ist und es dort einen Generalstreik gegeben hat, der das ganze, ja, sozusagen die ganze nationale Produktion halt erstmal lahmgelegt hat. Maurice Printemps, das ist einer von der Gruppe Socialisme über Paris, der beschreibt es in seinen Erinnerungen über 1968 tatsächlich als Bruch dahingehend, dass er sagt, das ist ein Bruch, weil bis dahin die stalinistischen, kommunistischen Parteien tonangebend waren für die Bewegung. Und mit diesem Generalstreik von 1968 bricht sich auf einmal eine Bewegung Bahn, die auf diese Parteien überhaupt gar nicht mehr hört. Und das ist sozusagen das Ende der Ära der stalinistischen KPs. Also das finde ich erstmal sehr glaubwürdig, dass das da in Frankreich ein Bruch gewesen ist in diesem Jahr. Und ich finde, wenn man das jetzt mit der deutschen Situation vergleicht, dass es da nicht so ein Bruch gewesen ist, ist vielleicht bezeichnend für das, was man als deutsche Misere bezeichnen könnte. Und da würde ich das gerne nochmal ansprechen, dein Luther-Vergleich quasi, den du jetzt nur angedeutet hast, weil ich finde, das ist ja tatsächlich eine interessante Parallele. Das ist doch die ursprüngliche. Also wenn man sozusagen diesen Dreischritt geht von Luther über die 68er zu Hartz IV, dann ist ja eine Gemeinsamkeit erstmal der Arbeitsethos. Also es gibt diese Verherrlichung des Arbeitszwangs bei Luther. Das hast du bei diesem Gespräch im Kursbuch ausgemacht und das kann man auch bei den Hartz-IV-Gesetzen ausmachen, diese Ideologie des Arbeitszwangs. Ein anderer Vergleichspunkt wäre der Antisemitismus. Luther als sozusagen einer der Ersten, der den modernen Antisemitismus sozusagen formuliert. Und das ist was das stand auch in einem Ankündigungstext, was bei den 68ern auch wieder auftaucht oder sozusagen in dem, was dem dann folgte mit dem Antiimperialismus, wo auch antisemitische Deutungsmuster sich wieder bahnbrechen. Und das fände ich interessant, darüber nochmal zu sprechen, in dem Sinne, weil ja auch 1968 eigentlich dahingehend auch als ein Bruch gilt, dass man sagt, das ist die Generation, die zum ersten Mal eigentlich aufarbeitet, was im Nationalsozialismus passiert ist, die da den Finger in die Wunde legt. Und jetzt sozusagen kommt die These, okay, da gibt es aber trotzdem eine Kontinuität. Das fände ich interessant, wie du da dieses Verhältnis von Kontinuität und Bruch zum Nationalsozialismus beschreiben würdest. Da muss ich erstmal an den Anfang zurück. Frankreich, also ist tatsächlich so, dass die Lage kritisch wurde für die Regierung de Gaulle, als die Arbeiter in den Streik traten. Man muss das realistisch sehen, 1000 streikende Studenten, der politische und der ökonomische Hebel ist nicht sehr groß. Während 100 streikende Müllwerker doch einen größeren Effekt haben. Das werden die Studenten nicht gerne hören, aber so ist es halt. Und das hielt aber nur relativ begrenzte Zeit, weil die Interessen von Arbeitern, die meistens sehr praktisch Arbeitszeitregelungen, Lohn, ausgerichtet waren, mit den Interessen der Studenten nur bedingt zusammenpassen. Es gibt eine opulente Dokumentation über diese Zeit, die Farbe Rot, wo man auch nachverfolgen kann, Diskussionen zwischen Studenten und den Arbeitern von Renault. Und da merkt man schon, dass die einige Schwierigkeiten haben, miteinander zu reden. und dass die stalinistischen Parteien 68 in eine Krise kamen, in der sie entweder untergingen oder sich irgendwie reformierten, wie zum Beispiel in Italien, lag ganz wesentlich daran, an dem Einmarsch der Sowjettruppen in der Tschechoslowakei, wo mit dem letzten klar war, was vom Sozialismus, so wie ihn die KPDSU repräsentierte, zu halten ist. Ich glaube, das hat für das Ende dieser klassischen, an Russland ausgerichteten Parteien den eigentlichen Todesstoß gegeben. Zu Recht, muss man ja sagen. Also das ist das eine. Ja, Luther, also wie gesagt, ich habe den Anfang dieses Skripts ein bisschen gesoftet. Ursprünglich stand da, okay, ja, Luther, ja, und jetzt 68, was hätten denn Luther und die 68er miteinander gemeinsam? Und der erste Punkt, wo ich die Gemeinsamkeit sah, war die Verachtung der Arbeit, und belegte es dann mit einem Luther-Zitat zu den Bauernkriegen, wo er also, der Mann nahm ja kein Blatt vor den Mund, sich die verschiedensten Todesarten wünschte für die Bauern, die gegen die Ausbeutung durch die Feudalherren aufbegehrten. Ja, ich weiß auch nicht, warum Luther so gefeiert wird. Und was haben Sie noch mit Luther gemeint? Ähnlich schlimme Sätze gibt es ja von Luther. Zu den Juden. Und das ist nun mal so, die RAF-Leute trainierten im Nahen Osten in denselben Ausbildungscamps der PLO wie auch die Leutchen von der Wehrsportgruppe Hoffmann. Ja, so Sachen wie der Anschlag auf das der fehlgeschlagene, muss man sagen, die Bombe zündete nicht, auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin. Also da ist eine lange Reihe. Und diese ganze Rhetorik, die Israel gleichsetzte, also praktisch als die Wiedergeburt des nationalsozialistischen Deutschlands, wo der psychologische Mechanismus, weil rational betrachtet ist diese Geschichte komplett gaga, da müsste man eigentlich nicht lange nachdenken. Aber sie hat halt psychologische Gründe, und die haben was mit dem Bedürfnis nach Entschuldung zu tun, denn wenn man die Opfer des NS zu den neuen Nazis erklärt, zu Tätern, dann ist die eigene Schuld nur noch eine von vielen. Und da haben die 68er, deswegen Teile davon jetzt wohl auch so wohl gelitten, sozusagen ihren Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland jetzt so gerne als der moralische Lehrmeister der Welt auftritt. Und wenn man sich so, der ist nun weg, hoffentlich auch ganz weg, unser verflossener Außenminister Sigmar Gabriel, bei dem lässt sich das sogar bis in die persönliche Biografie dieser Mechanismus nachverfolgen. Ja. Aber woher kommt das Bedürfnis der Entschuldung, wenn es gerade die Generation ist, die ja den Zweiten Weltkrieg höchstens noch, also sozusagen im Jugendalter, eigentlich erlebt hat? Ja, die Generation, also das geht ja von der klassenlosen Gesellschaft aus. Ganz so einfach ist es nicht. Und ich hatte das ja am Schluss gesagt, dass für die jungen Arbeiter war Anti-Amerikanismus überhaupt kein Thema. Also diese Gleichung, die auf Demonstrationen gerufen wurde, USA, SA, SS, die USA als die neuen Nazis und natürlich, was hat mir da jemand erklärt, die Theorie vom großen und vom kleinen Teufel. So ein Angehöriger einer maoistischen Gruppe und der große Teufel wäre die USA, der kleine Teufel wäre Israel. Wenn man mit so einen Leuten nicht wirklich diskutieren kann, habe ich dann gesagt, nee, du irrst, es ist andersrum. Die anderen sind der große Teufel und die USA nur der kleine. Nee, es ist wirklich komplett bescheuert. Also für Arbeiter war USA einfach, ich meine, die entstammen einer Schicht, die im 19. Jahrhundert zu Hunderttausenden oder Millionen in die USA ausgewandert ist als den Sehnsuchtsort. Die Trivialliteratur zum Thema USA war das ganze 20. Jahrhundert durch oder für Jahrzehnte gigantisch. Also immer der Traum nach Amerika gehen und es zu was bringen. Und irgendwann wurde es ja noch mal einfacher, weil da musste man nicht nach Amerika gehen, sondern Amerika kam zu einem. Und mit seinen angenehmsten Seiten, also vom Kaugummi bis zum Rock'n'Roll. Und wer sich darüber ärgerte, war das Bürgertum, das vor allen Dingen den Angriff auf seine kulturelle Hegemonie übel nahm. Weil das war das letzte Feld, was ihr geblieben war. Politisch hatte sich das Bürgertum durch seine weitgehende Koalition mit dem NS disqualifiziert. Da musste dann wenigstens noch die Kulturnation herhalten, was ja auch eine Geschichte ist mit deutscher Tradition. Also diese Kulturnation ist ja eine Denkfigur aus der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen. Dieser beginnenden nationalen Bewegung, die noch keinen Staat hatte, eigentlich auch keine Nation. Und wo man sich künstlich eine Kulturnation schuf, zum Beispiel mit Volksmusik. Also alles, was wir heutzutage hier in Deutschland als Volksmusik präsentiert bekommen, ist ein Kunstprodukt mit klarer politischer Zielsetzung, das im 19. Jahrhundert entstanden ist. Von den tatsächlichen Volksmusiken, die es mal gab, und die sehr verschieden waren, von der Küste zu den Alpen, ist kaum etwas übrig geblieben. Diese erste Volksmusiksammlung von Herder war zusammengetragen, um eine einheitliche Volkskultur zu suggerieren. Und im Vorwort stand ausdrücklich, dass die politische Absicht dieser Volksmusik wäre, alles Fremde herauszuschleudern. Also dieses Bürgertum, was so auf seine kulturelle Überlegenheit pochte, war durch die Amerikanisierung, das war ja schon in den 20er Jahren so ein Kampfbegriff, herausgefordert. Und für Studenten mit bürgerlichem Background oder auch so mit so einem traditionellen der SDS vor seiner anti-autoritären Phase war ja noch sehr in dieser Traditionslinken nach Moskau orientiert, später dann Peking, was aber auch nicht so den großen Unterschied macht. Da hat auch völlig andere, also es passte gar nicht zusammen. Das muss man einfach so sehen. Und beim Bürgertum war eben einfach das Bedürfnis nach Entschuldung, die Arbeiter sahen sich ja eher als Opfer. Nicht ganz so unrecht war die. Wie in allen Kriegen sind es die unteren Stände, die das Kanonenfutter abgeben. Die hatten nicht so ein Bedürfnis, irgendeine Schuld wegzudrücken. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich das vielleicht auch einfach ans Publikum öffne. Du hast davon gesprochen, dass sozusagen in den 60er Jahren die Studenten eigentlich einen sehr kleinen Teil dessen ausgemacht haben, was damals die Linke gewesen ist, linke Bewegung. Und hast gleichzeitig sozusagen an den linksradikalen Studenten nicht viel gute Haare gelassen. Da würde mich einfach interessieren, wie du da sozusagen bewegungsgeschichtlich auch drauf blickst, wenn man irgendwie ja, von der radikalen Linken in dieser Zeit ausgeht, ob es da auch sozusagen Debatten, Ereignisse, Bewegungstendenzen siehst, die damals entstanden sind oder damals einfach da waren, wo du auch was rettenswert finden würdest oder wo man sagen würde, ja, das lohnt sich da auch noch mal genau hinzuschauen und da liegen vielleicht ein paar Schätze verborgen. Na, ein paar hatte ich ja in meinem Text drin. Also der Feminismus nimmt da nicht seinen Anfang, der reicht ja ins 19. Jahrhundert zurück, aber bekam einen unheimlichen Schub und diese Bewegung war sehr viel praktischer, also auf Veränderung des Alltags ausgerichtet, als das, was dann so die Herrenrevoluzzer so von sich gaben, die irgendwie sich in immer abstraktere Debatten verstiegen und dabei sich herrlich in Fraktionen und Fraktionchen, die sich bekriegten, aufteilen konnten. Für die war Feminismus überhaupt kein Thema. Es galt für die als Nebenwiderspruch, der sich von selber erledigen würde, wenn der Kapitalismus weg ist und dann ist alles gut. Dabei hätte das Beispiel Sowjetunion oder DDR zeigen müssen, dass das so einfach nur auch nicht ist. Also selbst wenn die Produktionsbedingungen andere sind, Frauen im Beruf, ist die Gleichheit der Geschlechter noch lange nicht erreicht. Ja, ein Ergebnis dieses feministischen Teils sind diese ganzen Debatten über Erziehung, so ganz praktische Sachen wie Kinderladenbewegung. Da kann man zwar kritisieren, dass unter den, ja kritisieren, feststellt, also ich will es gar nicht als Kritik verstanden wissen, dass das natürlich tatsächlich ein bisschen reformistisch war, also auch man muss einfach sehen, die Kräfteverhältnisse, die politischen, waren so, dass sich eigentlich nur die Sachen durchsetzen ließen, die ein Stück weit auch den Interessen der Gegenseite als Kompromiss entgegenkamen. Also so etwas wie eine bessere Lehrlingsausbildung war nicht nur das Interesse der Lehrlinge, sondern auch ein Interesse eines Teils der Wirtschaft, die besser ausgebildetes Personal haben wollte. Bei den Kinderläden kann man sagen, ja super, es gab zu wenig öffentliche Kinderläden, Kindergärten, vorschulische Erziehung und so weiter. Das klappt ja heute immer noch nicht. Dann nimmt so eine private Initiative, die ja diese Kinderläden waren, dem Staat einen Haufen Arbeit und einen Haufen Kosten ab mit Personal, was dann aus Überzeugung und nicht für Geld arbeitet. Die machen es für die Hälfte. Das ist auch so ein Ergebnis der 68er, so dieses Arbeit nicht mehr als Broterwerb, also nicht arbeiten, um zu leben, sondern leben, um zu arbeiten, dass man alles als Projekt sieht, wo man sich total einbringen muss. Eine andere Sache, die ich drin hatte, also diese, okay, das ist jetzt Geschichte, aber es hat relativ lange getragen, diese Jugendzentrumsbewegung. Aber da ist natürlich auch wieder dieser Kompromiss, diese Idee wurde dann von den Städten übernommen zur Befriedung der Jugendlichen und brachte gleichzeitig die Möglichkeit, diese Befriedung, dieses Angebot an städtische Räume zur Kostenminimierung zu verwenden, weil die Leute, die diese Jugendzentren machten, machten das ja aus Überzeugung und nicht, weil sie als Sozialarbeiter angestellt waren, beziehungsweise so und so viel bot man dann eine Karriere als Sozialarbeiter. Aber deswegen sind diese Ideen nicht schlecht, nur weil die Kompromisse produziert haben. Also schlicht und ergreifend, die politischen Machtverhältnisse waren so, dass alles andere auch, wie hätte das gehen sollen? Und die Ideen sind ja nicht weg. Also zum Beispiel diese Hausbesetzerbewegung hatte dann ja nochmal ein Hoch um 1980 rum. wo man sich teilweise auf diese Vorläufer aus der Zeit um 1970 bezog. Und ich glaube, da zum Beispiel ist das letzte Kapitel noch gar nicht geschrieben. Denn Wohnung als Ware ist in dieser ganzen Gentrifizierungsdebatte ein Thema, was immer mehr Druck entfaltet. Und es ist anzunehmen, dass man sich dann auch daran erinnern wird, dass diese Debatte nicht neu ist. Und dass es auch schon mal Lösungsansätze gegeben hat. Ja, sofern die Arbeitergruppen von den studentischen K-Gruppen, von denen du erzählt hat, das so mitbekommen haben, inwieweit würdest du da so ein übergreifendes Meinungsbild von ihrer Meinung auf diese studentischen Gruppen halt legen? Also was hast du für einen Blick auf die Meinung, die sich dann entwickelt hat? Wie jetzt, auf welcher also Seite? Von der Arbeiterinnenklasse zu gegenüber den studentischen Gruppen. Also ich habe einen Arbeiter tatsächlich getroffen, der Mitglied in einer der K-Gruppen war. Und der sagte dann scherzhaft, seine Position war super, als einziger Arbeiter war er der Vorzeigearbeiter bei jeder Sitzung. Und irgendwann lief der Laden ja auseinander, diese K-Gruppen lösten sich ja auf und wurden dann die Gründergeneration der Grünen, also so jemand wie Trittin. Und er sagte dann süffisant, ja, seine Lage als einziger Arbeiter war nicht nur insofern privilegiert, als er den anderen, den bürgerlichen K-Grupplern immer als das leuchtende Beispiel vorgehalten wurde. So, er war der Einzige, der unbeschadet aus der Geschichte herausgekommen ist, weil er hatte kein bürgerliches Erbe, was er der Partei überschreiben musste, um zu beweisen, dass es ihm mit der Revolution ernst ist. Also in Frankfurt gibt es riesige Bürokomplexe, wo ich mich frage, wie geht das? Also die sind mal überschrieben worden. Also die klingt jetzt wie eine lustige Anekdote, was ich eben erzählt habe, aber da ist was Wahres dran. Also die KfW-DML existiert heute als Grundstücksverwaltung. Aber so, also gab es da so eine Art, so ein Verständnis davon, wie eine Revolution oder eine große Gesellschaftsveränderung irgendwie stattfinden soll aus Sicht der studentischen Bewegungen? Oder war das eher, also, oder wurde sich da also abgegrenzt oder damit verglichen? Gab es da irgendwie so eine Wechselwirkung oder Auseinandersetzungen? Naja, also es gibt Texte aus der Zeit wie Marcuses Eindimensionalen Menschen, die damals viel gelesen wurden und die klipp und klar sagen, also in den westlichen Ländern, die Arbeiterklasse ist mindestens unwillig zur Revolution, wenn nicht offen konterrevolutionär. Und wenn eine Revolution stattfinden würde, dann würde sie ausgehen von den Randgruppen, also von dem, was eigentlich in der klassischen linken Terminologie das Lumpenproletariat ist. Es gab also so eine Verherrlichung, ich bin halt so abwertend, Lumpenproletariat, also dieser Randgruppen, so Bücher wie von Peter Paul Zahl, die glücklichen Arbeitslosen, die so ein knackig, kleinkriminellen Milieu total romantisierend darstellt. Das hat erstens mit der Realität wenig zu tun und zweitens ist es auch kontraproduktiv, weil, na gut, wenn man die Arbeiterklasse ohnehin abgeschrieben hat, macht es auch nichts, dass man zum revolutionären Subjekt Leute erklärt, auf die die Arbeiterklasse nur auch nicht gerade so freundlich guckt. Wer wurde noch als das revolutionäre Subjekt, als Ersatz für die Arbeiterklasse gesehen. Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Da kann man sich erstmal ganz praktisch fragen, was der Sieg einer, wo auch immer, Befreiungsbewegung für die kapitalistischen Zentren bedeutet hätte. Weiß man, die Geschichte hat ja die Antwort gegeben, also herzlich wenig. Und was dabei übersehen wurde, war, dass die nationalen Befreiungsbewegungen in ihrem großen Teil tatsächlich genau das waren, nämlich sehr national und unheimlich viele kaum, dass sie an die Macht gekommen waren, autoritäre Regime installierten und das gehört auch dann auch dazu, ethnische Säuberungen vornahmen für ihre reine Form der Nation. Also diese Hoffnung auf nationale Befreiungsbewegung, dann komischerweise nur auch gerade noch die PLO, war also an der Realität vorbei und was hätte das auch bewirken sollen. Und dann zu Randgruppen berechnete man auch noch Dropouts, Hippies, Junkies. Drogensüchtige waren bei der Polizei immer sehr beliebt. Die brauchte man nur 3 Tage einsperren, dann erzählten sie alles. Die waren immer die perfekten Informanten. Ja, also diese Vorstellungen passten, waren alle nicht wirklich durchdacht. Und in diesem, woraus ich zitiert hatte, diesem Gespräch über die Zukunft, findet sich dann noch der lustige Satz: Ja, die Studenten werden es auch nicht sein, aber einige können zu Führern der Revolution aufsteigen. Da konnte man so richtig bei dem Gespräch die Finger hochgehen sehen. Ich. Vielleicht, um die Diskussion auch da so ein bisschen anzuheizen, würde ich da vielleicht auch so ein bisschen gegensteuern und sagen, dass man, glaube ich, bei den K-Gruppen auch differenzieren muss. Ich finde das auch einen falschen Weg, den die K-Gruppen eingeschlagen sind und finde auch, dass da unglaublich viel dogmatischer Unsinn produziert wurde. Aber ich glaube, dass sich in dieser K-Gruppenbewegung in die Betriebe reinzugehen ja durchaus auch eine Erkenntnis ausdrückt, die du sozusagen eingefordert hast, nämlich, dass es ohne die Arbeiterklasse nichts wird. Das ist, glaube ich, sozusagen das, was die Studenten nach einer bestimmten Bewegungsphase halt irgendwie merken. Irgendwie muss dieses Bündnis dann herkommen. Ist dann natürlich sozusagen das Problem, dass sie sich das so vorstellen, man könnte es ihnen von außen bringen, was halt eine elitäre Vorstellung ist. Aber wenn man zum Beispiel den Kommunistischen Bund nimmt aus Hamburg, eine große K-Gruppe, die hatten tatsächlich eine recht große Arbeiterbasis und da ist die Theorieproduktion auf einer sehr, also wenig dogmatischen Ebene, also mehr sozusagen in kollektiver Theorieproduktion. Also bei vielen K-Gruppen war es ja so, dass sozusagen die Leitsätze von oben runter halt irgendwie als Losung ausgegeben worden sind. Das war beim Kommunistischen Bund tatsächlich anders, dass es sozusagen eine Theorieproduktion von unten gab. Und der Kommunistische Bund ist dahingehend auch, glaube ich, ein Gegenbeispiel, wie du gesagt hattest, dass die K-Gruppen sozusagen über die nationalen Befreiungsbewegungen dann zur Versöhnung mit der Nation geführt haben. Aus den Spaltung des Kommunistischen Bundes ist die antinationale und antideutsche Linke hervorgegangen. Also K-Gruppen ist natürlich immer schon deswegen schwierig, das so homogen zu sehen, weil ich weiß gar nicht, wie viel es gab. Es ging auch manchmal so schnell mit Namen, die man einmal und nie wieder gehört hat. Ja, und was du gerade sagtest mit der Arbeiterbasis und der Theorieproduktion, das gab es also nicht nur von oben, es gab es tatsächlich auch als, wie soll man sagen, als Grassroots-Geschichte. Und ein Beispiel dafür ist eines der ersten besetzten Häuser, die es in West-Berlin gab, das Georg von Rauchhaus 1970 besetzt. Und zwar besetzt von unterschiedlichen, zwei unterschiedlichen Gruppen Jugendlicher. Die einen waren junge Arbeiter, Lehrlinge, vorneweg so als Kulminationspunkt und auch so das Medium für die Verbreitung der Ideen, ein Lehrlingstheater. Das war die eine Gruppe und die andere Gruppe entsprach dann eher dieser Randgruppen-Idee. Also das waren junge Trebegänger, was ist dieses Wort noch geläufig? Also aus Erziehungsheimen oder aus ihren Familien ausgebüxte Jugendliche, die sich irgendwie über Wasser hielten, Kleinkriminell, sonst wie hier mal. Damals war es noch relativ einfach, zum Sozialamt zu gehen und irgendeine Form von Hilfe zu bekommen. Und das passte, da ist wieder genau diese Trennlinie, also Randgruppen, junge Arbeiter, passte erstmal gar nicht zusammen. Es gab dann eine ziemlich chaotische Phase, wo die einen morgens zur Arbeit gingen oder zu ihrer Lehrstelle, während die anderen noch mit dem letzten Joint ihrer Party vom Vorabend beschäftigt waren. Und es hat sich dann doch, und zwar in einem Diskussionsprozess, der im Hause selber stattfand, zwar mit einigen Reibungsverlusten, also Leute, die dann irgendwie verschwanden, dahingehend geeinigt, dass man sich gesagt hat, so ein Randgruppenleben ist eine perspektivlose Sache. Man muss zur Schule gehen, wenn man jung genug ist, eine Lehre machen. Es wurde zum Beispiel auch darauf geachtet, dass die Leute, wenn sie in einen Job gingen, möglichst in große Betriebe gingen und möglichst in Betriebe, wo schon eine linke Betriebsorganisation existierte, oder sie gingen da zu mehreren hin. Das war halt insofern interessant, weil das nicht sozusagen parteimäßig verordnet war, sondern einfach aus der täglichen Erfahrung der Leute herausgeboren war. Und, das klingt zwar, weiß nicht, wahrscheinlich von heute seltsam, es konterkariert auch das, was ich gesagt hatte mit diesem abgehobenen Theoriekram. Die sind den umgekehrten Weg gefahren. Die fingen dann an, so sozialistische Klassiker zu lesen gemeinsam. Und K-Gruppenbroschüren. Aber eben als aus der eigenen Erfahrung geborene Geschichte, dass um die Gesellschaft zu verstehen und Strategien zu entwickeln, so nur aus dem Bauch raus nicht reicht. Ich habe noch eine Anmerkung, weil du das gerade wieder gesagt hast mit dem abgehobenen Theoriekram. Diese Dichotomie hast du so zwischendurch auch immer wieder aufgemacht, wenn es so darum ging, um Frauenbewegung. Und es waren dann immer so die Pragmatiker, die irgendwie was praktisch gemacht haben, im Gegensatz zu den Männern, die so abgehobenen Theoriekram gemacht haben. Und irgendwie war das ja auch die Zeit, wo Frauen, also die Frauenbewegung sich sehr stark auch irgendwie mit marxistischer Theorie auseinandergesetzt hat und genau irgendwie sehr viele feministische Theorie geschrieben wurden und es auch sehr viel Theorieproduktion, sehr viel Theoriearbeit in feministischen Gruppen gab. Also diese Frage, wie kann man irgendwie Hausarbeit und Wohnarbeit zusammendenken, wie können irgendwie feministische Anliegen in marxistische Theorie integriert werden. Also das waren jetzt nicht nur irgendwie Pragmatiker und Praktikerinnen gewesen. Ja, aber es ist ein bisschen komplizierter, weil die Theorieproduktion, die Lektüre, die du jetzt nennst für die feministischen Gruppen, kam aus ihrer eigenen Initiative und sie schrieben sie weitgehend selber, weil es gab es nicht. Und die fanden sich auch nicht wieder in dem, was vorhanden war. Da gibt es nicht so furchtbar viel. Und auch nicht in dem wieder, was ihre männlichen Genossen diskutierten. Und ja, viele ganz wichtige feministische Bücher sind in der Zeit entstanden. Aber die sind halt tatsächlich aus diesem Bedürfnis entstanden, diese Lücke zu schließen, die sie in dem, was sie als Linke vorgefunden hatten, eben vorhanden war. Ja, ich glaube, ich würde deswegen sagen, dass die Auseinandersetzung fast noch abstrakter war manchmal, wenn man sich eine eigene Theorie aufgebaut hat und es gar nicht, also es ist so, irgendwie ist es natürlich an die eigene Lebenswelt gebunden, aber das macht es ja nicht nur praktisch. Also manche, ich habe nur gedacht, es klingt so ein bisschen so, als wären das so Pragmatikerinnen, die auf einem anderen Level irgendwie Theoriearbeit machen. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie ist es ja noch viel anspruchsvoller, eine eigene Theorie dann zu erarbeiten. Oh ja, ich verstehe, wo das Problem liegt. In dem Fall liegt es sozusagen in der Sprache Ja, Sprache ist ein Minenfeld. Wenn man diese Dichotomie aufmacht zwischen den Theoretikern und den Praktikern, ist das Risiko, dass das als wertend in dem Sinne empfunden wird, dass die Praktiker irgendwie, naja, das ist so Alltagsklein-Klein oder so. Aber so war es in dem Zusammenhang nicht gemeint, sondern also so wie du das jetzt sagst, dass die dann tatsächlich sich hingesetzt haben und diese Lücken, die sie in der vorhandenen linken Literatur gefunden haben, geschlossen haben. Aber, und das ist dann eben überhaupt nicht abwertend im Sinne von Alltagsklein-Klein, eben auf der Basis ihrer täglichen Lebenserfahrung. Mir kam noch kurz eine Frage, weil du von, also von dem Georg von Rauchhaus erzählt hattest. Da gibt es ja auch gibt's eine ziemlich spannende Dokumentation darüber, wo auch genau die Konflikte mit der Kamera eigentlich verfolgt werden, die du geschildert hast. Also auf der einen Seite die Lehrlinge und jungen Arbeiter, die halt sozusagen jeden Morgen zur Arbeit gehen und auch sozusagen das Haus und das Überleben quasi finanzieren, und auf der anderen Seite die Trebeläufer, die sozusagen, also das wird dann halt irgendwie zu einem Konflikt. Und aber sind nicht sozusagen diese Trebeläufer, das sind ja eigentlich genau das, was man als Gammler bezeichnet hat, oder? Also das ist doch dann genau dieser Teil. Die waren deutlich jünger, also das liegt erstmal zeitlich auseinander, aber die waren deutlich jünger. Die waren wirklich so 15, 16, und die Leute, die als Gammler unterwegs waren, waren meistens 20, so Dropouts, die keinen Bock mehr auf ihren Job oder ihre Lehre hatten. Aber diese, ich weiß, welche Dokumentation du meinst, weil es gibt zwei, es gibt eine, die der WDR gedreht hat. Die ist allerliebst, weil sie fängt mit einem Sprecher an, der die Zuschauer warnt, sie würden im Zuge der Diskurs des Filmes die eine oder andere rote Fahne sehen, oh Gott sei bei uns. Und manche dieser Jugendlichen hätten auch eine nicht ganz stubenreine Sprache. Ja, da sieht man diese Konflikte. Dieser Film ist relativ zeitnah an der Besetzung, als diese Konflikte noch nicht gelöst waren, gedreht, und gefiel den Rauchhaus-Leutchen gar nicht. Die wollten sich nach außen ein bisschen besser darstellen. Und deswegen gibt es eine zweite Dokumentation, die die Rauchhaus-Leutchen zusammen mit Studenten der DFFB gemacht haben. Aber da kippt es dann schon wieder in die... Das ist ein Propagandafilm. Also da werden die Konflikte, die natürlich nie ganz gelöst waren, ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Trotzdem lohnt es sich, das anzugucken. Und man findet auch beide Dokus da, wo man heutzutage alles findet. Also unser kulturelles Gedächtnis namens YouTube. Also ich finde diesen Konflikt ja tatsächlich auch sehr interessant, weil das ja wirklich ein Problem ist. Also du hast sozusagen auf der einen Seite die jungen Lehrlinge und Arbeiter, die halt sozusagen jeden Tag in Betrieb gehen, und auf der anderen Seite sozusagen die Trebeläufer, die sozusagen dadurch, dass sie das so machen, sozusagen das Kollektive so ein bisschen in Frage stellen, zumindest aus Sicht der Arbeiter und Lehrlinge. Und dann reflektieren in dieser Diskussion die Arbeiter und Lehrlinge aber selber, die bieten den Trebeläufern ja dann auch an, zu sagen, okay, ihr könnt mit in den Betrieb kommen, wo wir auch arbeiten, dann machen wir das zusammen, wir helfen euch auch dabei und so weiter. Und dann sind es ja auch die sich im Betrieb organisieren und so weiter, auch für Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen kämpfen und so weiter. Und auf der anderen Seite reflektieren die das selber ja in der Diskussion, dass sie damit, dass sie sozusagen die Trebeläufer halt deine Arbeit bringen, eigentlich sozusagen auch dem kapitalistischen Vollzug auch mit verhelfen eigentlich und sozusagen sie auch mit integrieren. Und das ist ja wirklich, das ist ja dann wirklich sozusagen Widerspruch innerhalb dieses Unterfangs da. Ja, aber das ist wieder genau die Stelle, wo man einfach sagen muss, die Machtverhältnisse in diesem Augenblick, also viel mehr wäre nicht denkbar gewesen. Und man so Ideen, also wie mit der Lehre, also das zu unterstützen, oder bei denen, die noch schulpflichtig waren, ist man losgegangen, hat Schulen gesucht, wo irgendwie fortschrittliche Lehrer sind und geguckt, dass die da eingeschult werden und auch nicht alleine, sondern auch zu mehreren, um die Vereinzelung zu überwinden. Also man war nicht einfach nur billiger Sozialarbeiter, man hat sich schon ein bisschen mehr gedacht. Eine interessante Aufgabe, nachzurecherchieren, was aus diesen Leuten geworden ist. Die hat bis jetzt keiner unternommen. Ich habe sie mal am anderen Ende unternommen, also nicht bei denen, oder versucht zu unternehmen, nicht bei denen, die im Rauchhaus waren, sondern der Teil der Trebegänger, die das Rauchhaus verlassen haben, weil sie sich dieser, was sie als Disziplin empfanden, nicht anpassen wollten. Der Mythos ist ja Scherben und Rauchhaus, der diesen Rauchhaus-Song. Tatsache ist, die Scherben hatten irgendwann Hausverbot. Und das wäre tatsächlich, das hätte mich nochmal interessiert, da, also da geht es jetzt schon ins Anekdotische über, aber ist die, stimmt es, dass diese Besetzung des Rauchhauses, dass die Initialzündung dafür ein Scherbenkonzert gewesen ist? Ja, ja, aber es war keine Idee der Scherben, sondern die Idee kam von diesem Lehrlingstheater und der recht aktiven Stadtteilgruppe, und die Scherben waren insofern involviert, als man sich überlegte, also wie schaffen wir es unauffällig, eine größere Zahl von Leuten zusammenzubringen, die erfolgreich so eine Besetzung durchführen können. Und da war das Scherbenkonzert der Deckmantel, unter dem man ein paar hundert Leute zusammenbrachte. Und dann irgendwann wurde die Parole ausgegeben, da gibt es dieses leerstehende Gebäude und wir brauchen ein Gebäude, wir gehen jetzt los und das besetzen das. War natürlich ein Trick, der nur, den kann man nicht beliebig oft wiederholen. So doof ist ja die Gegenseite auch nicht. Also es hat später dann noch Einladungen an die Scherben gegeben aus verschiedenen Städten für ähnliche Aktionen. Aber ja, also man soll die Gegenseite auch nicht unterschätzen. So hat es funktioniert und so ist diese Konstellation Scherben und Rauchhaus zustande gekommen, aber die gestaltete sich dann schwierig, weil also gerade von den Trebegängern waren dann viele von, wo man eigentlich sagen muss, da bestenfalls Bonsai-Rockstar-Status fasziniert und hingen dann lieber bei der Band ab, als sich solchen unangenehmen Übungen zu unterwerfen, wie zur Schule zu gehen. Und die Band in ihrem anarchistischen Anspruch förderte das auch. Das führte dann zum Bruch mit dem Rauch, einen richtigen Bruch hat es, also zu dem Konflikt mit dem Rauchhaus, die dann sagten, nee, also ihr habt einen schlechten Einfluss auf unsere mühsam irgendwie erzogenen Trebegänger. Und etliche davon zogen dann bei den Scherben ein. Und da habe ich tatsächlich mal versucht, als ich in diesem Scherbenbuch schrieb, da was wiederzufinden, oder auch die Leute vom Lehrlingstheater, hat nicht funktioniert, weil die meisten sind entweder, keiner weiß, wo sie geblieben sind, oder unheimlich viele sind vor der Zeit gestorben. Wo ich mich dann frage, wieso? Ich meine, es ist sowieso so, die Lebenserwartung zum Beispiel in Berlin differiert zwischen den gutbürgerlichen und den ärmsten Bezirken um 12 Jahre. Arm ist ungesund. Und bei denen kamen halt noch erschwerende Faktoren dazu, also Sucht, Drogen. Und ja, ich verstehe das dann so, die hatten ihren kurzen Frühling, so Ende der 60er, Anfang der 70er, wo so kurz die Hoffnung aufschien auf ein anderes, besseres Leben. die dann über die 70er sich verflüchtigten, was dann entsprechend Spuren hinterlassen hat.